All dem Lebendigen. Der Mann hat recht. Ich muss verstummen. Lass auf unsere Ring uns wiederkommen. Wie gesagt, die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter, unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Wie auch war, nachdem er von ihm lange das Versprechen schon gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu genießen. Wie nicht minder war. Der Vater beteuerte jeder, könne gegen ihn nicht falsch gewesen sein, und ehe er dieses von ihm, von einem solchen lieben Vater, argwohnen lass, ehe müß er seine Brüder, so gerne sonst von ihnen nur das Beste bereit zu glauben sei, des falschen Spiels bezeihen, und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen, sich schon rächen. Und nun, der Richter? Mich verlangt zu hören, was du den Richter sagen lässest. Sprich! Der Richter sprach: Wenn ihr mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weiß ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel zu lösen da bin, oder harret ihr, bis dass der rechte Ring den Mund eröffne? Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden, denn die falschen Ringe werden doch das nicht können. Nun, wen lieben zwei von euch am meisten? Macht! Sagt an!